wenn ich Sicherheit suche und nur Steinwände find. Wenn zur Sonne ich fliege, Absturz, Aufschlag, blind. Verdammt, erst durch diesen Berg, Organisiertheit, erst durch diesen Berg, Schokoladenersatz, erst durch diesen Berg, klammerndes Unversehrtheit, dann bin ich bei dir. Meine stille Geliebte, meine heimliche Braut, ich will hin, wo du wartest, unterm Schnee deiner Haut. Und du wirst dich mir öffnen, mit dem Samt deines Blicks, mir die Tränen abtrocknen. Erst durch diesen Berg, Schokoladenersatz, erst durch diesen Berg, Klammerndes und Versehrtheit, dann bin ich bei dir.